diesem Herrn Präsident, Herrn Ministerpräsident Göring bekannt. Dass die Partei mit dieser verbrecherischen Weltanschauung, wie er sagt, diese Partei regiert einen sechsten Teil von der Erde, das ist die Sowjetunion. Und diese Sowjetunion ist in diplomatische und politische und wirtschaftliche Beziehungen mit Deutschland. Auf ihre Bestellungen, wirtschaftliche Bestellungen, 100.000 deutsche Arbeiter Arbeit bekommen haben und bekommen hat, haben jetzt. Ist das bekannt? Ist das Ihnen bekannt? Es ist mir bekannt und es ist mir zunächst mal bekannt und wäre mir noch lieber, wenn es mir bekannt wäre, dass die betreffenden sogenannten Russenwechsel auch eingelöst worden wären. Das hätte dazu beigetragen, dass man dann wirklich von diesen Bestellungen die Arbeiter beschäftigen könnte. Im Übrigen aber eines. Sie handelt sich um eine ausländische Macht. Was in Russland macht, ist mir gleichgültig. Ich habe nur mit der kommunistischen Partei in Deutschland zu tun und mit den ausländischen kommunistischen Gaunern, die hierher kommen, um einen Reichstag anzustecken. Bravo. Gegen die kommunistische Partei in Deutschland. Ein Kampf zu führen ist ihr Recht. Und ein Recht in der kommunistischen Partei in Deutschland illegal zu leben und ihre Regierung zu bekämpfen. Das ist doch eine Sache der Kraftverschärfnisse. Aber ich untersage Ihnen hier eine kommunistische Propaganda zu zeigen. Das macht eine nationalistische Propaganda. Diese bolschewistische Weltanschauung regiert die Sowjetunion, das größte und beste Land in der Welt. Ist das bekannt? Bekannt ist dem deutschen Volk, dass die sich hier unverschämt benehmen und hierher gelaufen kommen, den Reichstag anstecken und dann hier mit dem deutschen Volk noch solche Frechheiten nicht erlauben. Ich bin nicht hierher gekommen, um von Ihnen mich anklagen zu lassen. Sie sind in meinen Augen ein Gauner, der längst an den Galgen gehört.